Einerseits wird behauptet, es sollen von der Atlantikküste bis an die sudanesische Grenze Islamisten angeblich bekämpft werden. Und die andere Befürchtung ist, dass Flüchtlinge daran gehindert werden, überhaupt bis in die Sahara vorzudringen. Also dass so ein, ja, vergleichbar mit eisernem Vorhang nur in der Sahara errichtet werden soll, dass die Leute nicht ausreisen oder weiterreisen können Richtung Europa. Ja, nun ist halt die Sahara ein schwieriges Gebiet, um tatsächlich so einen eisernen Vorhang aufzubauen. Es wird da auch viel unehrlich gesprochen und gelogen. Also die Bundesregierung sagt zum Beispiel, die Bekämpfung der illegalisierten Migration wäre nicht Aufgabe dieser neuen Truppe, aber die Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität, und zu letzterem gehört eigentlich die illegale Migration. Die ganzen Trainingsmissionen, also Kapazitätsaufbaumissionen, die ich angesprochen habe, die verfolgen auch explizit das Ziel, die Migration zu bekämpfen mit so Nationalgarde-Gendarmerietruppen. Ich glaube aber, dass da letzten Endes auch, also unter dem Wunsch, da eine eigene Präsenz auszubauen, tatsächlich gerade schon auch eine ziemlich planlose Militarisierung stattfindet, die eben auch die Grenzen insgesamt da auf Dauer nicht schließen wird, sondern der Schmuggel wird jetzt halt sozusagen durch diese Militärs vielleicht noch viel intensiver stattfinden, vielleicht nicht primär der Schmuggel von Menschen, was sich sozusagen als effektivste Methode bisher erwiesen hat, um die Grenze vor allem dann in Libyen insofern zu schließen, dass man es abschreckend macht, ist halt sozusagen so ein Terrorregime da letzten Endes zu unterstützen. Also während die Menschen lange nicht davon abhalten ließen, von der Gefahr auf dem Mittelmeer zu ertrinken, hat jetzt das Bekanntwerden von Sklavenmärkten und langfristigen Inhaftierungen und systematischen Vergewaltigungen von Flüchtlingen, gerade in Libyen, eigentlich sich bisher zynischerweise als effizientestes Instrument erwiesen, diese Route sozusagen zu schließen. Ich glaube aber nicht, dass das diese Militäreinsätze in dieser Konzeption erreichen können oder auch nur wirklich sollen. Es gibt ja einfach dann so Überlegungen, was könnten Sie da tun, wenn Sie angeblich die Grenzen sichern sollen in der Sahelzone? Klar, Kontrolle, die Staaten abhängig machen. Und das andere ist natürlich in Kombination mit diesen Auffanglagern, wo dann Asylsuchende in Niger und demnächst in Tschad auch ihren Asylantrag stellen sollen, wäre natürlich so eine Abfangtruppe noch das Richtige, um, ja, Migration zu verhindern. Ja, ich glaube allerdings, dass sich das in dieser ungeheuren Fläche tatsächlich nie so richtig realisieren lassen wird. Also sozusagen, dass wenn man sieht, dass da ein Konvoi zur Grenze unterwegs ist, also selbst wenn man, und was ja gemacht wird, eine unglaublich hohe Aufklärungsdichte mit Drohnen und so weiter herstellt, dann muss man ja immer noch diese Einsatzkräfte da jeweils hinfliegen und die Leute quasi in der Wüste einsammeln und wieder irgendwo, das ist wirklich logistisch, glaube ich, gar nicht realistisch. Was man eben machen kann, ist letzten Endes eher für Chaos und eine unglaubliche Unsicherheit in den Grenzregionen und Libyen sorgen. Also der effizienteste Mittel der Kontrolle von Wüstengrenzen ist halt letzten Endes die Unsicherheit möglichst hochzutreiben von den Menschen dort. Also die Lebensbedingungen zu verschlechtern. Tatsächlich, also so zynisch wie es klingen mag, diese absolut menschenverachtenden Milizen in Libyen, die da Menschen versklaven, vergewaltigen, aufs Schlimmste ausbeuten, im Grunde handeln die im Sinne von so einem vorverlagerten Grenzregime, weil sich eben so wirklich kontrollierte Grenzen in der Region, glaube ich, so gar nicht durchsetzen lassen, realisieren lassen. Und du meinst, der Sinn ist vor allem Einflussnahme auf die Staaten, die sie jetzt mitmachen bei diesen Ja, Konferenzen? dauerhafte Militärpräsenz, auch die EU sozusagen, die ist ja sonst überall nur Juniorpartner von der NATO oder so. die will sich vielleicht auch einfach mal so ein strategisches Einflussgebiet sichern. Und es ist halt auch einfach ein Wettlauf. Also da findet jetzt halt auch eine geopolitische Konkurrenz da. Und die einen stationieren da Truppen und finanzieren Truppen. Die USA haben da letzten Endes damit angefangen, 2002 in einem klassischen Einflussgebiet der Franzosen. Und bös gesagt, oder also so viel böse Absicht unterstellend, haben die Franzosen im Grunde seitdem dieses Gebiet irgendwie destabilisiert und sind da jetzt wieder grenzüberschreitend mit eigenen Truppen unterwegs und die EU baut im Windschatten dessen ihre Militärbasen auf. Also manchmal ist halt Außenpolitik oder Geopolitik oder Militärpolitik an sehr abstrakten Zielen orientiert und das führt dann eben in der Region zu einer ganz schlimmen Militarisierung. Die terroristischen Gruppen, die da jetzt tatsächlich entstehen oder entstanden sind in den letzten, also ja überschaubarer Zeitraum, in den letzten 5 Jahren, die sind eigentlich eher im Gefolge dieser internationalen Truppenpräsenz und ihrer Militarisierung entstanden und scheinen da die Herausforderungen sozusagen auch gerne anzunehmen. Und welche Möglichkeiten gäbe es dagegen vorzugehen? Also es gab ja im Grunde genommen in Burkina Faso gab es quasi eine Revolution in den letzten Jahren, wo dann das alte Regime wegdemonstriert wurde und das Militär dann versucht, es wieder in die Macht zu putschen und das ist durch einen Massenaufstand verhindert worden, dieser reaktionäre Putsch. Es gibt schon in vielen afrikanischen Ländern auch engagierte Jugendbewegung. Ich glaube allerdings, dass so diese militaristische, koloniale Einflussnahme, die wird noch nicht wesentlich angegriffen. Es gibt allerdings eine andere Entwicklung, was jetzt so die internationalen, eher westlichen Thinktanks angeht, die sich so in den ersten 10 Jahren 2000 bis 2010, 11, 12 da rege beteiligt haben an der Versicherheitlichung dieser Region, also diesen ganzen Diskursen unkontrollierter Grenzen, scheiternder Staatlichkeit, von Kriminalität und Terrorgefahr und die jetzt aber von der Militarisierung der Region sprechen und die im Grunde auch offensichtlich absurde Strategie der EU, Frankreichs, der USA und jetzt halt auch einiger Golfstaaten, da wild und chaotisch aufzurüsten, zunehmend kritisieren. Also ist ja auch wichtig vor Augen zu haben, dass also in Mauretanien, da wird die Regierung vom Militär bestimmt, da wird regelmäßig quasi geputscht. Im Niger ist dieses Jahrtausend auch schon zweimal geputscht worden. In Burkina Faso gab es Putsche und Putschversuche. Tschad, da sind immer mal wieder Teile der Armee in Nachbarstaaten eingefallen und haben zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik ja vollständig destabilisiert 2013. Also es sind ja ganz schlecht kontrollierte Armeen, die da jetzt aufgebaut und finanziert werden von der EU. Also und dadurch werden halt repressive Regierungen gestützt, die internationalen Partner hingehen und sagen, ihr seid jetzt unsere Partner im Krieg gegen den Terror. Und wenn dann die Regierungen vor Ort gegen die Opposition vorgehen und das als Terrorbekämpfung deklarieren, wie es ja die Türkei zum Beispiel auch im Inneren macht, dann sieht man da drüber weg und nickt das noch ab und finanziert weiter Polizei und Militär. Mhm. Und das ist was jetzt zunehmend so, sagen wir mal, in einem akademischen und regionalwissenschaftlichen und Think-Tank-Diskurs doch auch zunehmend kritisch beleuchtet wird. Und sagen wir mal so, wenn jetzt in Deutschland man sagen würde, man beendet diese Mali-Mission, Deutschland ist insgesamt mit bald 1400 Soldaten allein in Mali aktiv, machen da wesentliches Rückgrat von Aufklärung, Führungsunterstützung, medizinische Evakuierung und solche Dinge. Wenn das jetzt fehlen würde, wäre damit auch die EU-Unterstützung weg und dann wäre vielleicht auch das französische Engagement nicht mehr durchhaltbar und dann würden die USA vielleicht ihrerseits auch nicht mehr so viel Wert drauf legen, Hinz und Kunst ein Gewehr in die Hand zu drücken und eine Uniform anzuziehen und mit Die USA sind ja selber mit 800 bis 1000 Soldaten im Niger stationiert, haben da auch letzten Oktober 4 Soldaten verloren, was innenpolitisch durchaus zu Fragen geführt hat. Also dieses US-Engagement, was da immer in der Sahelregion, was halt immer so als Training und Ausbildungsunterstützung kategorisiert war, dass das Spezialkräfte sind, die da kämpfen und auch sterben. Als das rauskam, wurden da schon viele Fragen gestellt und der Einsatz stand auf der Kippe. Also kann schon sein, dass sich da auch wieder was zum Besseren wendet. Zivilgesellschaftlich wären, glaube ich, in einigen dieser Länder wäre schon ein Potenzial da, da auch quasi von unten andere Lösungen zu finden für die bestehenden Konflikte. Und von hier bräuchte es Unterstützung insofern, dass die Militärstrategie der EU kritisiert. Also diese ganzen kolonialen Einsätze und die Basenpolitik und die Aufrüstung reaktionärer militaristischer Regime, dass die endet, ja. Ich glaube, den Rest könnten die Leute vor Ort wirklich selber machen.